Scarborough Fair Canticle, Sopranstimme. Da kommt ihr. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Weg. Dann ganz lange Pause. Und dann nächste Seite die Bässe. Then she'll be a true. Da kommt ihr. Sleeps unaware. Tell her to find me an acre of land. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Dann kommt die Alt. Between the salt water. A soldier cleans and polishes a gun. Pause. Pause. Sleeps unaware of the clarion's call. Tonart wechsel. She was one.